In einem anderen Experiment wurden emotional neutrale Bilder, wie etwa von einem Geige spielenden Jungen, gezeigt. Die subliminalen Einblendungen bestanden diesmal aus Bildern. Im ersten Fall Kopf und Schultern eines hässlichen, bedrohlich wirkenden Mannes in einer Bildecke. Im zweiten Fall ein lächelndes Gesicht. Wenn die Teilnehmer das Bild betrachtet hatten, erhielten sie die Aufgabe, es nachzuzeichnen und zu kommentieren. Etliche Teilnehmer der ersten Gruppe, die das Bild mit der subliminalen Einblendung des bedrohlichen Mannes betrachtet hatten, gaben ihrer Zeichnung und ihrem Kommentar eine Wendung ins Negative. Sie zeichneten beispielsweise die auf dem sichtbaren Bild dargestellte Gestalt als tot oder von einem dunklen Schatten überlagert. Diese Resultate erwiesen sich als so verlässlich, dass man sie in Norwegen und Schweden sogar für das Auswahlverfahren von Luftwaffenpiloten einsetzte. Solche Experimente demonstrieren den Einfluss unterschwelliger emotionaler Reize auf die Wahrnehmung. Mit anderen Experimenten lässt sich zeigen, dass so auch das Verhalten beeinflusst werden kann. Zum Beispiel hat man einer Gruppe von Studenten einen Film gezeigt und dabei alle 7 Sekunden das Wort Beef, Rindfleisch, für jeweils 1/100 Sekunde eingeblendet, also viel zu kurz für eine bewusste Wahrnehmung. Nach dem Film hatten die Studenten anhand einer Skala anzugeben, wie hungrig sie waren. Es zeigte sich, dass die Studenten, denen das Wort Rindfleisch eingeblendet worden war, signifikant mehr Hunger hatten als eine Vergleichsgruppe, die den Film ohne die Einblendung gesehen hatte. Mit wieder anderen Experimenten lässt sich zeigen, dass Gefühle, auch recht irrationale, sich auf Entscheidungen auswirken. Man sagt den Versuchspersonen beispielsweise: Angenommen, Sie haben sich eben zum Kauf eines Taschenrechners zum Preis von 15 Euro entschlossen. Der Verkäufer sagt Ihnen, dieses Gerät sei gerade in einer anderen Filiale, 20 Minuten entfernt, für 10 Euro im Sonderangebot. Nehmen Sie den Weg auf sich? Die meisten Leute antworten mit Ja. Einer anderen Gruppe stellt man die gleiche Frage, nur mit anderen Zahlen. Der Rechner kostet 125 Euro und in der anderen Filiale 120. Hier äußert die Mehrheit der Befragten, dass sie den Weg dafür nicht auf sich nehmen würden. In beiden Fällen sind 5 Euro zu sparen. Aber bei einem Einkauf von 15 Euro bietet diese Einsparung viel mehr Befriedigung als bei einem von 125 Euro. Die meisten Menschen geben eher diesem Gefühl nach, als dass sie logisch handeln. Viele Experimente dieser Art zeigen deutlich, dass unsere Wahrnehmung und Entscheidung unbemerkt durch Emotionen mitbestimmt sind. Als nächstes wollen wir betrachten, wie ähnliche Einflüsse auch von Interpretationen und Erwartungen ausgehen. An optischen Täuschungen wird sehr gut erkennbar, wie wir interpretieren, was wir sehen. Betrachte einmal Abbildung 3. Sind die beiden horizontalen Linien gleich lang? Fast alle Befragten antworten, die obere sei länger. Selbst wenn wir wissen, dass beide gleich lang sind, sehen wir die obere doch noch als länger. Ich habe mal einen Vortrag zu dieser Thematik gehalten und genau dieses Demonstrationsobjekt gewählt und mit Lineal und Leuchtstift auf ein großes Blatt Papier gezeichnet. Natürlich habe ich dabei sehr genau gemessen, damit auch alles stimmte. Als ich fertig war und zurücktrat, kam mir die obere Linie so eindeutig länger vor, dass selbst mein Wissen um diesen Täuschungseffekt nichts half und ich tatsächlich noch einmal nachmessen musste. In unserer Alltagswelt kommen vielfach parallele Linien vor, die von uns weg in die Ferne verlaufen. Denk nur an Fahrstreifen auf der Straße oder an Bahngeleise mit ihren gleich langen Schwellen zwischen den Schienen. Bei einer geraden Schienenstrecke scheinen die Schienen umso näher zusammenzulaufen und die Schwellen umso kürzer zu werden, je weiter du den Blick wandern lässt. Wenn wir uns Abbildung 3 ansehen, interpretiert unser Gehirn die beiden aufstrebenden Linien nicht als zueinander hingeneigte Linien auf zweidimensionalem Grund, sondern als in die Ferne weisende Parallelen. Damit nimmt es aber zugleich auch an, dass die obere der beiden waagerechten Linien kürzer erscheinen sollte als die untere, wie es bei Eisenbahnschwellen der Fall ist. Da dem nicht so ist, kommt es zu dem Schluss, dass die obere Linie in Wirklichkeit länger sein muss. Diese kleine Täuschung ist sehr aufschlussreich. Erinnerst du dich an die Bilder von Van Goghs Zimmer? Betrachte sie noch einmal. Das obere Bild erscheint wirklichkeitsechter, weil wir es gewohnt sind, alles unter dem Gesichtspunkt gleichsam mitgedachter Fluchtlinien zu sehen. Abbildung 3 demonstriert, wie das funktioniert. Dann haben wir das Phänomen der Mehrdeutigkeit, wofür Abbildung 4 ein Beispiel ist. Zuerst siehst du vielleicht nur das Halbprofil einer hässlichen alten Frau. Dann siehst du eine junge Frau mit abgewandtem Gesicht. Danach kannst du zwischen den beiden Darstellungen hin und her springen. Da dieses Umschalten offensichtlich nichts mit Augenbewegungen zu tun hat, muss es eine höhere Gehirnfunktion sein, die zwischen den beiden Interpretationen umschaltet. Das Gehirn scheint darauf programmiert zu sein, sich bei solchen Mehrdeutigkeiten auf jeweils eine der beiden Möglichkeiten festzulegen. Bei einem anderen Typ von Mehrdeutigkeit, für den Abbildung 5 ein Beispiel ist, hängt deine Interpretation vom Kontext ab. Siehst du im Zentrum eine 13 oder ein B? Hängt davon ab, ob du die Zeile oder die Spalte liest, nicht wahr? Das schwarze Zeichen in der Mitte sieht wie eine 13 oder wie ein B aus, je nachdem, in welchem Kontext du es betrachtest.